Nochmal kurz ein Wort zu dem Thema Waisengeist. Das Thema Waisengeist ist tatsächlich, ich hatte mich vorher mit Lilo in keiner Weise abgesprochen, sie wusste das nicht. Ich habe vor 3 Wochen am Sonntag eine Predigt gehalten über Befreiung vom Waisengeist. Und wir haben bei uns in der Glory Life Schule auch bereits eine erste Stunde gehabt zum Thema Waisengeist. Tatsächlich ist in diesem Strom, den Gott jetzt freisetzt, das ein wichtiger Aspekt, die Befreiung vom Waisengeist. Weil das eine ist die Ausgießung der Vaterliebe Gottes und das andere ist die Befreiung von dem, was den Strom Gottes hindern könnte. Und deswegen geht Gott an diese Sachen ran und wir spüren tatsächlich die letzten Wochen, dass er da richtig intensiv rangeht. Und du merkst wirklich, ich habe das bei mir selber erlebt, du schaust manchmal dann plötzlich in Dinge rein in deinem Leben und deiner Seele, wo du dachtest, wow, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist ja der krasse Waisengeist, den du da noch sitzen hattest. Du hattest ja noch ein Sitzen. Ja, also frag mal deinen Nachbarn, hast du auch ein Sitzen? Nein. Aber Gott geht da volle Kanne ran, ja? Weil die Sache ist tatsächlich die, der Strom Gottes fließt und der Strom Gottes es segnet nicht nur, sondern er nimmt einfach auch alles weg, was den Strom hindern könnte, was die Liebe des Vaters hindern könnte. Er schwemmt weg. Ja? Du weißt ja auch, im natürlichen Wasser hat verschiedene Aspekte. Wasser belebt, Wasser bringt Leben überhaupt. Wasser ist lebensnotwendig und gleichzeitig ist es aber auch wieder so, wenn Wasser zum Beispiel überflutet, das haben jetzt die Österreicher gerade stark erlebt, da in St. Pölten zum Beispiel, ja, dann ist Wasser natürlich auch, nimmt alles mit, nimmt alles weg. Alles, was einfach in den Weg kommt, nimmt es weg. Und das ist tatsächlich auch das, was passiert in diesem Strom Gottes. Alles, was nicht mit der Liebe Gottes übereinstimmt, alles, was uns nicht in seinem Bild sein lässt, ja, nimmt er weg. Amen. Und ich hatte das schon mal, vor ein paar Wochen habe ich das auch gepredigt, ich habe gesagt, damit der Strom Gottes auf die Dauer fließen kann, ist es wichtig, dass wir uns auch diesem Veränderungsprozess, ich sage mal, voll verschreiben. Ja? Also, dass wir es ernst nehmen, ja? Dass wir voll sagen, okay, also ich nehme nicht nur bless me, okay, segne mich, Vater, liebe mich und so weiter, sondern wenn du irgendwas anstößt mit deiner Liebe, dann will ich auch echt entschieden damit handeln und dann will ich, dass das weg ist in meinem Leben. Amen, weil dann wird es richtig schön, dann wird es richtig gut. Ich sag dir, wir sind schon in richtig guten Zeiten. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, so gut, dass du in dieser Zeit lebst. Okay. Und jetzt möchte ich zum Schluss mit euch noch mal kurz reingehen. Zunächst mal einfach in, oder ich lese einfach als erstes mal, fange doch kurz an, in Offenbarung 22. Offenbarung 22, wo der Apostel Johannes sieht im Vers 1, ja, ihr kennt es, und er, also der, in dem Fall der Engel oder natürlich dann auch der Heilige Geist, der dahinter steht, er zeigte mir einen Strom, sag mal einen Strom, er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Okay? Gott zeigt Johannes einen Strom, der ausgeht vom Thron Gottes und des Lammes. Seit wann geht dieser Strom aus vom Thron Gottes und des Lammes? Schon immer. Amen. Der geht schon immer. Der ist schon immer ausgegangen. Der Strom Gottes ist schon immer ausgegangen. Hesekiel hat diesen Strom schon im Alten Bund gesehen. Der Strom Gottes ist schon immer ausgegangen. Und der Strom Gottes ist auch die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte immer ausgegangen. Der entscheidende Punkt ist immer der, sind wir im Strom? Oder noch besser ausgedrückt, sind wir unterm Strom? Weil nur, das habe ich auch immer wieder gesagt, die letzten Wochen schon, Wasser fließt immer nach unten. Amen. Wasser fließt immer zum tieferen Punkt. Ja? Wasser fließt nicht den Berg hoch. Ja? Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, in meinem Poesiealbum steht der Spruch drin, wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen und die Mäuse Katzen fressen, dann erst will ich dich vergessen. Okay? Und tatsächlich ist es so, dass die Flüsse einfach nie aufwärts fließen. Amen. So, die fließen immer noch abwärts und trotzdem hat mich die Person wahrscheinlich vergessen, die mir es reingeschrieben hat. Treulose Tomate, aber... Okay, Heilung vom Trauma, okay. Verlassenheitsgeist, Waisengeist, okay. Okay, also Ströme fließen nie aufwärts, sondern Ströme fließen immer abwärts. Und es ist wichtig, letztendlich ist die Frage ist nicht, die fließt der Strom oder fließt er nicht, sondern die Frage ist, wo bist du? Wo bin ich? Sind wir in einer Position, wo der Strom in uns und durch uns fließen kann? Oder sind wir in einer Position, wo wir den Strom daran hindern zu fließen? Ja, wo wir vielleicht einen kleinen Staudamm aufgebaut haben, ja, so ebenso der Waisengeist, der baut immer gern Staudämme, ja, so Isolation, okay, komme nicht so nahe und muss man vorsichtig sein, wer weiß, was da mit einem passiert, ja, am Ende falle ich noch um oder was auch immer, verstehst du, es gibt ja alle möglichen Ängste, die man so hat. Und wie gesagt, nicht, dass du es falsch verstehst, du bist nicht aus dem Strom, wenn du umfällst, ja, okay? Also es ist auch wichtig, sei da völlig entspannt. Aber entscheidend ist deine Herzenshaltung. Ja? Entscheidend ist die Haltung deines Herzens. Bist du in einer Haltung des Herzens, wo du sagst, ja, was sagt David, Psalm 51, Vers 11, glaube ich, oder 9, ich weiß nicht genau, wo es heißt, die Opfer Gottes sind ein zerbrochenes Herz, einen zerbrochenen und zerschlagenen Geist wirst du Gott nicht verachten. Das heißt, diese Herzenshaltung, okay, wir brauchen verzweifelt den Strom Gottes. Wie viele von euch würden mir damit übereinstimmen, dass die Menschheit in dieser Zeit verzweifelt den Strom Gottes braucht? Wie viele von euch würden übereinstimmen, dass Deutschland verzweifelt den Strom Gottes braucht? Die Schweiz, die Österreich, Israel, Iran, die arabischen Länder, sie brauchen verzweifelt den Strom Gottes. Die Ukraine, Russland, sie brauchen verzweifelt den Strom Gottes. Du selber brauchst verzweifelt den Strom Gottes. Ich sagte, der Tag, an dem du realisierst, dass du der Bedürftigste bist, ist ein großer Tag. Amen. Halleluja. Wo du erkennst, ja, knietief reicht nicht, knöcheltief sowieso nicht, knietief reicht nicht, hüfttief reicht nicht, sondern Strom zum Schwimmen. Amen. Ich will einer sein, der im Strom schwimmt. Also ich hab's auch schon mal die letzten Wochen irgendwann mal erwähnt. Ich habe gesagt, habe auch zu manchen Freunden schon gesagt im Gespräch so, habe ich gesagt, ja, wir waren ja als Glory Life eigentlich immer schon die letzten Jahre immer bekannt dafür, dass wir dem Heiligen Geist Raum gegeben haben und dass wir versuchen, eben nicht ein Programm zu machen, sondern wirklich dem Heiligen Geist Raum zu geben. Aber seitdem dieser Strom so verstärkt, ich sage mal nicht, seitdem er verstärkt fließt, weil er fließt ja schon seit tausenden von Jahren, aber seitdem wir verstärkt den anzapfen und verstärkt da reingegangen sind, seither merke ich erst, wie viel Kontrolle doch noch in mir drin war. Wie viel ich doch noch im Griff hatte. Und jetzt merke ich ja, wie wenig ich im Griff habe. Und gleichzeitig, also wie wenig ich jetzt noch im Griff habe. Und gleichzeitig, wie leicht es letztendlich auch wieder wird. Also der ganze Stress kommt ja nur daher, dass du es im Griff hast. Der Stress in deinem Leben kommt nur daher, dass du es im Griff hast. Ja, weil du musst kämpfen, du musst machen. Ja, das ist ja der Waisengeist, der muss immer kämpfen und machen und so weiter. Und deswegen ist immer gestresst. Ist immer Stress. Aber weißt du, der Strom will dich mitnehmen. Und wenn du mitgenommen bist, dann ist kein Stress mehr. Es ist zwar spannend, weil du weißt ja nie, wo es hingeht. Das ist das Spannende. Das ist das Risiko. Ja? Das ist einfach, du weißt nie, was um die nächste Biegung kommt. Du weißt nie, wie dreht der Heilige Geist das Ding jetzt wieder? Was macht er jetzt da wieder aus der Situation? Ja? Aber du musst es nicht mehr selber machen. Das ist das Gute. Du hast diese Entscheidung getroffen und das ist eine gute Grundentscheidung, um in den Strom reinzuspringen, dass du sagst, okay, ich will es nicht mehr selber machen. Ich will es auch nicht mehr selber durchschauen. Ich will auch nicht mehr selber glauben, dass es funktioniert. Also glauben kannst du ja auch nicht machen. Also manche sind dann so verkrampft und sagen, okay, Herr, jetzt bin ich hier. Jetzt der Strom. Ich brauche den Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom, Strom. Und du bist so verkrampft, dass gar nichts reinfließen kann, weil du selber so fixiert bist und du hast genau die Vorstellung, es muss genau so passieren, das muss ich spüren oder jenes muss ich spüren und das Herr musst du erledigen und das, wenn das wirklich der Strom ist, dann muss aber das passieren und dann muss das und das und das. Und Gott sagt einfach, tritt's in die Tonne. Ich sag's jetzt mal ein bisschen drastisch, okay? Oder du kannst auch sagen, lass es einfach los. Amen. Weil der Strom will fließen. Amen. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die du weißt, dass der Strom sie macht, weil es das Wort Gottes sagt. Ein paar Dinge, die macht einfach der Strom. Ja, zum Beispiel, was der Strom macht, Psalm 46, Vers 5. Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Die Luther-Übersetzung finde ich da besonders genial. Da heißt es nämlich, dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein. Da, wo die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Mit anderen Worten, da ist definitiv Freude im Strom. Ja? Also wenn du im Ergebnis dieses Stromes nur noch depressiv in der Ecke sitzt und nur noch unter Verdammnis und unter was weiß ich was bist, dann guck nochmal, ob du tatsächlich an der richtigen Stelle abgesprungen bist und ob du tatsächlich den richtigen Strom erwischt hast. Weil der Strom Gottes bringt Freude. Amen. Das ist schon mal gut. Halleluja. Sag danke, Jesus. Noch eine Stelle dazu, Psalm 36, 8 bis 10. Da heißt es, wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Das hört sich schon mal gut an. Ja? Denn bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Oder Hoffnung für alle, im 9. Vers heißt so, aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug, mit Freude und Glück überschüttest du sie. Halleluja. Also da ist Freude im Strom. Amen. Das weißt du, okay? Jetzt musst du dich nicht verkrampfen und sagen, okay, jetzt muss ich also freudig werden. Freude, Freude, Freude, Freude. Nein. Du sollst dich nur nicht wundern, wenn im Strom Freude kommt und du vielleicht, das haben wir hier die letzten Wochen ja auch oft erlebt, dass Leute anfangen zu lachen, unkontrolliert oder wie auch immer. Wunder dich nicht, weil im Strom ist Freude. Ist einfach so. Okay. Gut. Was ist noch im Strom? Hesekiel 47. Gehen wir nochmal zu der Beschreibung des Stromes zurück. Ja, ich fange gleich direkt an ab Vers 6, ich gehe jetzt nicht mehr auf die Knie und die Hüfte und so weiter ein, sondern Vers 6 sagt er, und der Engel, also er, sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Die hat übrigens Johannes auch gesehen in der Offenbarung. Und da sagt er, diese Bäume haben Blätter zur Heilung der Nationen. Hier heißt es danach am Schluss, ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also es sind offensichtlich die gleichen Bäume. Ja. Die waren also auch schon bei Hesekiel da gestanden und da standen sie auch schon eine Weile. Genauer gesagt ewig, ja, also ziemlich lang. Also viele Bäume auf dieser und auf jeder Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Jetzt hier in dem Bild, Hesekiel, was Hesekiel vor Augen hat, ist das Tote Meer. Ja, weil das Tote Meer ist so salzig, dass es tot ist. Deswegen heißt es Totes Meer. Also er spricht hier nicht vom Mittelmeer, sondern er spricht hier tatsächlich vom Toten Meer. Das zeigt der Zusammenhang. Weil dann heißt es nämlich, und das Wasser wird gesund werden. Halleluja. Das heißt, was ist im Strom? Gesundheit ist im Strom. Heilung ist im Strom. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Strom kommt, wird leben. Also was ist in dem Strom? Leben. Heilung und Leben ist im Strom. Überall, wohin der Strom kommt, kommt Gesundheit hin. Wohin der Strom kommt in deiner Seele, kommt Gesundheit hin. Wohin der Strom kommt in deinem Körper, kommt Gesundheit hin. Wohin der Strom kommt in deinen Beziehungen, kommt Gesundheit hin. Wohin der Strom kommt in deinem Umgang mit Finanzen, kommt Gesundheit hin. Wohin der Strom kommt in Bezug auf deine Gedanken, kommt Gesundheit hin. Wohin der Strom Gottes kommt in Bezug auf dein berufliches Umfeld, kommt Gesundheit hin. Wo immer der Strom hinkommt, kommt Gesundheit hin. Amen. Göttliche Ordnung. Halleluja. Wo immer der Strom Gottes hinkommt, kommt auch Trost hin. Ja? Trost von Schmerzen, Trost, von ja, auch Befreiung von vergangenen Traumata, ja, von tiefen Dingen der Vergangenheit. Das ist so spannend, wie Gott ist. Also es ist einfach spannend zu sehen. Ich habe es schon am Anfang heute Morgen erwähnt, von unserem Glory House Leitertreffen letzten Sonntag, die Zeugnisse zu hören einfach von unseren Glory House Leitern, was die letzten Wochen, was sie alles erlebt haben, wirklich an unterschiedlichen Dingen, wo Gott sie befreit hat. Den einen hat er befreit von einem Trauma in Bezug auf seinen irdischen Vater, der nicht so gut war. Jemand anders hat er befreit von dem Götzen des Vaters, der noch auf dem Thron der Seele saß, ja, weil so ein guter Vater war. Also weißt du, der Punkt ist übrigens der, das wollte ich dir auch noch sagen, du hast nicht nur dann unbedingt mit einem weisen Geist zu tun, wenn du einen schlechten Vater hattest. Also wir wollen hier nicht Väter beschuldigen oder irgendwas und auch nicht diesen falschen Eindruck erwecken. Weißt du, es kann auch genau umgekehrt sein. Verstehst du? Also Gott geht einfach an all die Dinge ran, was auch immer es ist. Ja? Götzen, Traumata, was auch immer. Jesaja 40, Vers 1 heißt es, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Das heißt, der Frondienst deiner Seele kommt zum Ende. Der Frondienst. Der Frondienst, also manchmal machen Christen auch da viele Fehler, dass sie sagen, ja, ich fühle mich so gestresst, also was ich jetzt brauche, ich brauche jetzt ein Sabbatjahr. Das heißt, ich mache jetzt gar nichts. Damit hast du aber noch nicht den Geist gewechselt. Weil ich habe es heute Morgen schon gesagt, der Waisengeist kann sich äußern im Ackern und im Workaholic-Dasein, aber er kann sich auch äußern in der Passivität, aus Angst vor Überforderung, aus Angst, Fehler zu machen, aus Minderwertigkeit, sich nichts zuzutrauen und so weiter. Dadurch, dass du in Urlaub fährst, hast du noch nicht den Geist des Stresses hinter dir gelassen. Weißt du, hast du in Urlaub den nächsten Stress. Oh, so heiß, keine Ahnung, wo ist der Sonnenschirm, also immer im Hotel. Ja, gibt es wieder neuen Stress. Immer Probleme, ja. Das heißt, entscheidend ist tatsächlich, dass du einen anderen Geist in deinem Innersten empfängst. Und dieser Strom, wo immer er hinkommt, er befreit dich wirklich von diesem Geist, der diesen Frondienst bewirkt. Und ob du dann noch ein Sabbatjahr brauchst oder nicht, das steht dann auf einem anderen Blatt. Ich sage nicht, dass es nie ein Sabbatjahr geben kann, aber das Motiv, okay, jetzt ist mir alles zu viel geworden und deswegen mache ich jetzt ein Sabbatjahr, das ist nicht unbedingt vom Herrn geführt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Sondern vielleicht brauchst du einfach Freisetzung im Strom. Und dann geht es wieder leichter, dann geht es wieder ganz anders. Okay? Gut, also lesen wir weiter, Hesekiel 47. Es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird Leben. Das haben wir schon gesagt. Das heißt, überall, wohin der Fluss kommt, kommt Leben hin, kommt Gesundheit hin. Und jetzt geht es weiter. Und es wird sehr viele Fische geben. Kommt es irgendjemand bekannt vor? Was hat Jesus zu Petrus gesagt? Ich will euch zu Menschenfischern machen. Okay? Wenn wir weiterlesen, dann finden wir nämlich auch die Fischer hier. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden. Von Engedi bis in Eglayim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Mit anderen Worten, es ist wichtig zu verstehen, der Strom, der ausgeht vom Thron, ich sage immer, der Strom vom Thron im Sohn, ja, ist so, der Strom vom Thron im Sohn, der ausgeht, ist nicht nur dafür da, um uns zu heilen und uns zu freizusetzen und uns neues Leben zu geben, sondern dieser Strom ist auch dafür da, dass er durch uns durchfließt und Leben zu anderen hinbringt. Dass es viele Fische gibt, dass Menschen, die jetzt noch in Gebundenheit sind, dass Menschen, die jetzt noch verloren sind, dass Menschen, die jetzt noch ohne Gott sind, dass sie in Kontakt kommen mit diesem Strom. Das Geniale an diesem Strom, was ich festgestellt habe, ist, dieser Strom ist ansteckend. Es ist infektiös. Ich habe es neulich in Duisburg, ich habe gesagt, es ist eine Pandemie der Liebe. Oder nein, ich glaube, es war nicht in Duisburg, es war in Hamburg. Eine Pandemie der Liebe. Ja. Halleluja. Amen. Hochinfektiös. Manche sagen, ich habe es heute Morgen auch schon gesagt, manche sagen, er ist nicht übertragbar. Sie sagen dann auch, ja, warum legt er so viele Leuten die Hände auf? Kannst du nicht deine Erfahrung auf andere übertragen? Nein, ich kann nicht meine Erfahrung übertragen, aber Gott überträgt geistliche Substanz durch Handauflegung. Das ist durch die ganze Bibel deutlich, egal welche Substanz das ist, Heilung, Weissagung. Paulus legte Timotheus die Hände aus, dann war Weissagung in ihm und so weiter. Geistliche Substanz ist übertragbar durch Handauflegung. Und ich glaube, die geistliche Substanz, die sich gerade jetzt einfach freisetzt, auch heute sich hier freisetzen wird, ist eine Substanz, die dir einen Raum eröffnet im Geist, um von diesem Strom zu trinken. Ein Raum der Begegnung mit dem Vater und ein Raum, um zu trinken vom Strom. Und Jesus hat uns aufgefordert zu trinken, weißt du schon, ne? Er hat zu der Frau im Jakobsbrunnen hat er gesagt, in Johannes 4, Vers 14, hat er gesagt, ja, wenn du wüsstest, wer da mit dir redet, dann hättest du ihn gebeten, dass er dir zu trinken gibt von dem Wasser, das er zu geben hat. Und dann hat er gesagt, dass diejenigen, die von dem Wasser trinken werden, dass ich ihnen gebe, also dass Jesus dir gibt, von diesem Strom, mit anderen Worten, der von diesem Strom trinkt. Und jetzt pass gut auf, was er jetzt sagt. Und genau das. Das solltest du erwarten, dass passiert. Wer von diesem Wasser trinkt, wie viele von euch sind entschieden, heute zu trinken? Okay, wer von diesem Wasser trinkt, in dessen Innersten wird dieses Wasser eine Quelle von Wasser werden, die wiederum ins ewige Leben quillt. Das heißt, mit anderen Worten, das ist das Geniale, wenn du von diesem Strom, oh ja, hier haben wir ein schönes Bild, ja, wenn du von diesem Strom trinkst, von diesem Lebenswasser trinkst, dann sagt Jesus dir, dieses Wasser wird in dir wiederum eine Quelle werden. Was ist eine Quelle? Eine Quelle ist ein Ort, von dem permanent Wasser ausgeht. Amen. Bist du nicht froh, dass das Wasser vor dem Thron nicht einfach nur ein See ist? Sondern Strom, der immer fließt. Also da ist die Urquelle, ist im Vater, ist im Lamm, ja, ist am Thron, im Sohn. Da ist die Urquelle. Aber diese Quelle, wenn du von diesem Wasser trinkst, das ist das Geniale. Jesus sagt es, wenn du von diesem Wasser, das von dieser Quelle ausgeht, trinkst, dann wird er diese selbe Quelle in dich hineinversetzen. Das ist genial. Das ist auch ein geistliches Geheimnis. Wie macht er das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, du trinkst und dann ist plötzlich eine Quelle in dir. Aber das ist, was Jesus sagt. Er sagt, diejenigen, die von diesem Wasser trinken, das ich ihm gebe, in dessen Innersten wird dieses Wasser eine Quelle werden, die ins ewige Leben quillt. Das heißt, die immer weiter quillt, bis du eines Tages mal den Übergang dann vollends in die Ewigkeit geschafft hast. Amen. Und diese Quelle gibt Heilung aus, diese Quelle gibt Leben aus und diese Quelle bringt Fische hervor. Amen. Und diese Quelle bringt auch, wie wir hier sehen, Fischer hervor. Das heißt, diese Quelle sendet uns auch. Diese Quelle beruft uns auch. In diesem Strom ist auch Berufung. In diesem Strom ist Bevollmächtigung. In diesem Strom ist Sendung. In diesem Strom ist Commission, also Beauftragung. Ja? Weißt du, Gott sendet dich in diesem Strom. Gott hat uns nicht als seine Kinder, nicht als passive Empfänger von irgendwas vorgesehen, sondern er hat uns als seine Mitarbeiter, als seine Kinder, die mit ihm zusammen sein Reich bauen und in diesem Strom gemeinsam mit ihm aktiv sind, die trinken, trinken, trinken und gleichzeitig fließen lassen, fließen lassen, fließen lassen. Amen. Halleluja. Kannst du mal auf dein Innerstes zeigen, wo auch immer dein Innerstes ist, meins ist hier. Nein, das sagt die Bibel, die Eingeweide, ja, hier, ja. Da ist eine Quelle. Amen. Spätestens, wenn du vom Strom getrunken hast, und jeder von uns hat irgendwann schon mal vom Strom getrunken, wenn du gläubig bist, sondern du wärst gar nicht gläubig, wenn du nicht schon mal von Jesus getrunken hast, da ist also diese Quelle in dir. Es kann nur sein, dass sie manchmal ein bisschen verstopft ist, weil entweder es dir gar nicht bewusst ist, was in dir ist, oder weil du einfach dich hast ablenken lassen und falsche Prioritäten in deinem Leben gesetzt hast, oder weil der Waisengeist dich daran hindert, immer wieder einen Schluck zu nehmen und somit diese Quelle auch wieder neu zum Sprudeln zu bringen. Ja, was auch immer es ist, die Quelle ist immer da. Amen. Jesus hat gesagt, diejenigen, die an mich glauben, wie die Schrift sagt, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers permanent hervorfließen. Amen. Das heißt, wenn wir heute vom Strom trinken zusammen, dann glaube ich, dass Gott ganz viele Dinge gleichzeitig tut. Nicht bei jedem tut er alles gleichzeitig, preist den Herrn, sonst wärst du völlig überfordert, wenn er bei dir alles gleichzeitig tun würde. Aber er tut an unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Dinge. Ja? Deswegen sage ich auch immer, es ist überhaupt nicht ehrenrührig, dir mehrmals Hände auflegen zu lassen, ja, in diesem Strom. Ja? Natürlich an einem Tag ist natürlich immer begrenzt, ist klar, aber du kannst ja wiederkommen. Morgen legen wir wieder Hände auf. Ja? Also, aber verstehst du, es geht nicht um irgendeine, es geht nicht darum, okay, leg mal halt noch einer die Hände auf, ach, und der hat auch ein hübsches Gesicht, von dem lasse ich mir auch noch die Hände auflegen oder so. Sondern es geht darum, dass Gott einfach, Gott hat einen Plan und er weiß genau, was er bei dir wann tun will. Und wenn er gerade auf seiner Agenda hat, dass er bei dir ein Trauma wegnimmt, dann nimmt er ein Trauma weg. Und wenn er etwas heilen will in deinem Körper, dann heilt er was in deinem Körper. Und wenn er einfach in dir diese Zuversicht hervorbringen will, hey, ich bin ein Sohn und ich packe das und ich gehe voran und ich predige das Evangelium und ich heile die Kranken und ich treibe die Dämonen aus und ich wecke die Toten auf, dann macht er das bei dir. Verstehst du, er macht zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge bei uns. Alles ist in diesem Strom, weil wohin der Strom kommt, kommt Leben hin. In diesem Strom ist Freude, haben wir schon gesagt. Wohin dieser Strom kommt, ist Heilung. Wohin dieser Strom kommt, sind Fische. Da ist eine Quelle, die zum Sprudeln kommt. Da kommen Fischer hervor, das heißt, Leute kommen in ihre Berufung, um das Reich Gottes zu bauen. Fischer sind übrigens nicht nur Evangelisten, ja. Sondern das ist nur die Speerspitze. Aber weißt du, jeder, der sich in der Gemeinde Jesu an irgendeinem Punkt beteiligt, ob das jetzt im Ordnerdienst ist oder ob das im Kinderdienst ist oder ob das im Putzdienst ist oder wo auch immer, jeder ist daran beteiligt, letztendlich das große Netz auszuwerfen und die Ernte einzubringen. Amen. Weil eins ist ganz sicher, in dem Moment, wo du vom Weisen Geist befreit wirst, wirst du vom Geist der Passivität befreit. Amen. Das ist so. Ja, weil da bist du nicht mehr passiv. Dann willst du nicht mehr auf der Seitenlinie sitzen. Dann willst du nicht mehr nur am Ufer sitzen und zugucken, wie der Strom so plätschert. Ja, das sind auch so manche Christen, die setzen sich dann so hin und sagen, oh ja, so ein bisschen um die Füße rum, da ein bisschen, oh, schön, ein bisschen Wasser, ja, toll, schaue ich zu, wie die anderen so schwimmen und die Fischer arbeiten und die Fische eingebracht werden und ich baumel so ein bisschen meine Beine, ja. Ja, aber da hast du nicht viel davon. Du musst reinspringen. Amen. Reinspringen tust du, indem du sagst, Herr, ich will alles, was du für mich hast. Amen. Ich will alles, was im Strom vom Thron im Sohn für mich vorbereitet ist. Halleluja. Das heißt, im Strom ist Sendung, habe ich gesagt. Ja, weißt du, der Strom Gottes in deinem Leben fließt und er bringt dich an Orte. Er bringt dich in Positionen, er bringt dich in Berufungen. Und das Geniale eben am Strom ist, dass du halt nicht immer weißt, was als nächstes kommt. Aber du vertraust ihm, dass er dich führt und dass er perfekt im Blick hat, was deine Berufung, was deine Bestimmung ist. Viele Christen fangen gar nicht erst an, in ihrer Berufung aktiv zu werden, aus lauter Angst, dass sie das Falsche tun könnten. Sie sagen immer, ja, ich muss erstmal genau wissen, was hat der Herr genau vor mit mir? Wo ist meine Bühne, wo ich predigen kann oder wo ist das oder wo ist jenes? Und bevor ich es nicht weiß, mache ich gar nichts. Das ist auch der Waisengeist. Das ist der Waisengeist. Der Waisengeist ist immer unsicher. Der Waisengeist, der geht lieber gar keinen Schritt, weil er unsicher ist. Immer schwanken, oh ja, vielleicht soll ich das machen, vielleicht soll ich das machen. Und am Ende macht man gar nichts. Weißt du, mach einfach was, geh einfach voran im Strom. Ja. Wenn du merkst, okay, da geht's irgendwie nicht weiter, dann trink nochmal einen kräftigen Schluck und lass ihn nochmal durchspülen und sag, okay, Heiliger Geist, wo geht's weiter? Ja. Nimm dir ein Vorbild an Paulus, ja, der wollte nach Bithynien reisen und dann hat der Heilige Geist es gehindert, wie auch immer das aussah, dass es gehindert hat. Auf jeden Fall ging es irgendwie nicht, keine Ahnung, Straßensperre, was ist immer. Die Bahn ist mal wieder nicht gefahren oder so, Flüge sind ausgefallen. Ich weiß es nicht, was es genau war. Auf jeden Fall hat nicht funktioniert, aber weißt du, der hat sich nicht rausbringen lassen. Er hat gesagt, okay, gut, jetzt bin ich mir doch unsicher, ob das wirklich alles der Auftrag vom Herrn ist und so weiter, ob ich überhaupt, vielleicht sollte ich einfach wieder nach Tarsus gehen und in meinem Haus wohnen und Karotten züchten oder so. Nein, hat er nicht gemacht, sondern er ist einfach nach Mysien gegangen. Und wieder hat es nicht funktioniert. Wieder hat es der Heilige Geist gehindert. Okay. Hat er deswegen aufgegeben? Nein. Und Gott hat zu ihm im Traum gesprochen, hat gesagt, hey, nach Mazedonien, Bist du nicht dankbar, dass Paulus nach Mazedonien gekommen ist? Europa hätte das Evangelium nicht gehört. Also kannst du sehr dankbar sein, dass er nicht locker gelassen hat. Ja? Er hätte wieder zurückgehen können in seine Heimatgemeinde, nach Antioch. Er hätte sagen können, okay, ich bin einfach wieder ein braver Ältester. Was mache ich hier so viele Reisen? Es ist sowieso anstrengend und so weiter. Und hier, das funktioniert alles nicht. Nein, weißt du, trink nochmal einen Schluck und lass dich nochmal neu. Lass dich nochmal neu durchspülen und senden. Und Gott sendet dich. Weißt du, und vergangen ist vergangen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit Fehler gemacht. Ich frage mal, gibt es hier irgendjemanden, der in der Vergangenheit keine Fehler gemacht hat? Nur mal kurz. Okay. Nee, nicht? Okay. Also auf der Empore vielleicht? Nee. Ja. Nee. Jeder hat Fehler gemacht. Aber weißt du, Gott sagt, geh einfach weiter. Amen. Trink weiter aus diesem Strom. Halleluja. Weißt du, heute Morgen möchte, heute Abend. Ja, im Strom gibt es keine Zeit mehr. Habe ich noch eine Stelle. Ja. Im Strom, wo war ich? Außer Raum und Zeit, ja. Das Alte ist vergangen, Gott tut etwas Neues. Und er möchte dich heute wirklich so richtig mit der Liebe des Vaters durchspülen. Und er möchte einfach, dass du dein Herz zubereitest. Vielleicht sprechen wir einfach an der Stelle gerade mal zusammen ein Gebet. Und einfach ein Gebet, wo du dich einfach Gott hingibst. Und wo du einfach loslässt von deinen eigenen Vorstellungen. Wo du loslässt von dem, was dich vielleicht gerade beschäftigt. Oder wo du loslässt von dem, was du denkst, ja, aber dafür müssen sie heute Abend noch ganz sicher noch beten. Und das muss man nur erledigen. Und dann habe ich noch eine Freundin, die hat das Problem. Und das und jedes und so weiter. Weißt du, vertrau Gott, dass er im Strom vieles einfach auf andere Weise macht, als du dir es vorgestellt hast. Okay? Also, lass uns einfach mal zusammen beten. Vater, ich bete als erstes für uns alle, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass dieser Strom von deinem Thron und vom Lamm ausgeht seit Jahrmillionen, ja, seit Herr in Ewigkeit, von Ewigkeit her geht dieser Strom aus. Und in diesem Strom ist Leben pur. Dieser Strom ist eine Quelle von ewigem Leben, die permanent sprudelt. Dieser Strom ist eine Quelle der Liebe. Es ist der Strom der Vaterliebe Gottes, weil das ist der Kern, der hinter dem Thron ist, ist die Vaterliebe Gottes. Dieser Strom der Vaterliebe Gottes fließt und fließt und fließt. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in dieser Zeit unseren Blick ganz neu auf diesen Strom gerichtet hast, Herr. Herr, weil du möchtest, dass dieser Strom nicht nur fließt irgendwo im Unsichtbaren, sondern du möchtest, dass wir diesen Strom anzapfen, dass wir von diesem Strom trinken und dass wir von diesem Strom empfangen und dass dieser Strom wiederum in uns zu einer Quelle wird, die wiederum zu anderen fließt, Herr. Danke, Jesus, für jeden, den du heute hierher gezogen hast. Es ist nicht durch Zufall und es ist nicht durch menschliche Eingebung oder menschliche Idee passiert, sondern du hast jeden Einzelnen hierher gezogen und auch alle, die über Livestream zuschauen, du hast sie hierher gezogen oder du hast sie auf den Livestream gezogen, weil du uns mit diesem Strom verbinden willst, weil du uns unter diesen Strom stellen möchtest und weil du uns von diesem Strom tränken möchtest, Herr. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Und jetzt, wenn du möchtest, sprich mir einfach mal ein Gebet nach. Sag einfach mal, Herr Jesus, ich danke dir für den Strom von Wasser des Lebens, der ausgeht vom Thron und vom Sohn. Der Strom deiner Liebe, Vater. Heute Abend entscheide ich mich ganz neu. Ich will trinken von diesem Strom. Ich stelle mich unter diesen Strom. Vergib mir, wo ich neben dem Strom gestanden habe. Vergib mir, wo ich mich vielleicht über den Strom gestellt habe. Wie auch immer. Du hast es beurteilt, kritisiert, was auch immer. Ich stelle mich unter den Strom. Und ich empfange vom Thron. Aus deinem Strom. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Jetzt kann schon mal das Lobpreisteam nach vorne kommen. Und bevor wir gleich beginnen und wirklich auch jedem, der das möchte, werden wir die Hände auflegen, der das möchte, Ich habe schon vorher zum Gebetsteam gesagt, es wäre gut, wenn wir alle Oktopusse wären, dann hätten wir viele Hände. Aber wir werden es schaffen. Aber bevor wir das tun, möchte ich auch an der Stelle dir noch die Gelegenheit geben, ein Saatkorn zu säen. Wir machen ja diese Konferenzen, wie ich schon gesagt habe, immer kostenlos, weil wir wollen, dass du einfach frei bist, den Heiligen Geist zu fragen, was du geben sollst, was du säen sollst. Wenn du glaubst, dass das von Gott ist, was hier passiert, wenn du glaubst, dass es ein guter Boden ist, dann würde ich dir einfach empfehlen, Gott zu fragen und sagen, Heiliger Geist, was soll ich hineinsäen in diesen Strom seiner Liebe? Was soll ich hineinsäen in das Wirken Gottes? Und Gott wird dich leiten durch seinen Heiligen Geist und er wird dir den Betrag zeigen, den du geben sollst. Und wenn du den Betrag, den er dir zeigt, nicht dabei hast, dann hast du unter deinem Stuhl eine Verpflichtungserklärung, die kannst du ausfüllen, kannst die eine Hälfte mit nach Hause nehmen, die andere Hälfte in den Eimer reintun, die Hälfte, die du mit nach Hause nimmst, ist die mit der Kontonummer, dann kannst du die nächsten Tage überweisen. Oder du kannst natürlich auch in bar geben, wenn wir jetzt gleich die Eimer durchgeben. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann werden hier die Infos auch eingeblendet. Per Überweisung kannst du geben, per PayPal kannst du geben oder per Kreditkarte kannst du geben. Also tu einfach das, was er dir zeigt jetzt in aller Freiheit. Lass dich führen vom Heiligen Geist, weil wer sät, der wird ernten, das weiß ich. Und auf diese Verheißung kannst du dich stellen. Also tu das, was er dir zeigt. Und hier vor Ort, ihr Ordner, ihr dürft die Eimer durchgeben. Und dann geben wir zusammen. Halleluja. Und während ihr gebt, habe ich noch ein paar Infos für euch auch an der Stelle, bevor es gleich weitergeht. Ein paar Infos und zwar zum einen, ich hatte es heute Morgen schon erwähnt, wenn du einfach noch weiter gementort werden möchtest, auch in diesem übernatürlichen Leben, in der Herrlichkeit Gottes, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, dann empfehle ich dir mindestens eins von meinen Büchern mal für den Anfang zu kaufen. Es gibt insgesamt 5 Bücher von mir am Büchertisch. Die Herrlichkeitstrilogie, insbesondere ja, Reise in die Herrlichkeit, Söhne der Herrlichkeit, im Zentrum der Herrlichkeit. Gerade auch das im Zentrum der Herrlichkeit, was ja mein neuestes Buch ist, erst seit 7, 8 Monaten draußen. Da schreibe ich viel einfach auch über dieses vor Gott sein und von ihm einfach mich bescheinen lassen, ihn anschauen und so weiter. Also das ist wirklich auch sehr aktuell. Aber auch die anderen Bücher habe ich heute Morgen schon erwähnt. Schaut euch einfach am Büchertisch das an, besorgt es euch. Von der Irina gibt es CDs, verschiedene CDs. Die 3 neuesten sind die hier. Tief in mir brennt ein Feuer, Redeemer, Heiliger Geist, Weh in unserem Land. Alle 3 gibt es zum Komplettpreis für 33 Euro, also sehr günstig. Eine allein kostet 12,50 Euro. Nehmt es euch einfach am Büchertisch mit. Das neueste Songbook auch von Irina gibt es hier mit Liedern, auch mit Noten, wunderschön, mit Noten und Griffen einfach von einigen der wichtigsten neuen Lieder. Kannst du dir mitnehmen, kannst für deine Kleingruppe nutzen und einfach damit das sehr gut üben. Also nutzt diese Möglichkeit. Außerdem kann ich euch empfehlen, ich weiß nicht, wie von euch sind schon bei uns in der Glory Life Schule? Ja, oh ja, sind schon einige, aber noch nicht alle. In unserer Glory Life Schule wirst du zum einen durch 2 Lehrstunden die Woche und zum anderen durch Seminare und Konferenzen, auch so wie dieses Wochenende, aber auch durch unsere Gottesdienste insgesamt, wirklich trainiert und aktiviert in diesem übernatürlichen Lebensstil. Das ist eine sehr praxisorientierte Schule. Momentan aktivieren wir zum Beispiel die prophetischen Gaben sehr stark. Dann aktivieren wir wieder Heilung, Wunderwirkung und so weiter. Unterschiedliche Dinge werden da aktiviert. Und du wirst vor allen Dingen auch gelehrt, wirklich in diesem Bewusstsein der Sohnschaft, wer du bist in Christus, was es heißt, ein Liebling des Vaters zu sein. Also es ist ein ganz stark bewusstseinsbildend, identitätsbildend auch von der Lehre her. Und du kannst es nebenher machen. Du musst auch nicht hier vor Ort sein. Die Schule findet live hier vor Ort statt, immer donnerstags. Aber du kannst auch Online-Schüler sein. Das heißt, du kannst per Livestream dabei sein oder auch sogar im Nachhinein die Videos noch über 3 Monate dir anschauen. Das heißt, du kannst also Video on Demand machen. Und das alles inklusive unserem kompletten Download kriegst du für 30 Euro im Monat. Also das ist wirklich, kann sich so fast jeder leisten. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, weil du tatsächlich in einer prekären Lage bist, dann schreib unsere Astrid ans Büro, weil am Geld soll es nicht scheitern. Wir machen dann auch sogar Spezialdeals und so weiter, sodass wirklich jeder das machen kann. Ja? Die Astrid ist da schon erfahren mit Deals. Genau. Also, Glory Life Schule. Ich weiß nicht, haben wir da eine Grafik dafür hier oben am Beamer? Blende das mal ein, oder? Haben wir schon. Ne? Also, wenn die da oben da sind, dann können sie es einblenden. Glory Life Schule. Was? Ah ja, genau, stimmt. Ui, jetzt wird's. Okay. Genau, stimmt, das muss ich ja nur sagen zur Glory Life Schule. Wir haben das immer so, immer wenn so ein Wochenende ist, dann gibt es einen besonderen Deal. Das heißt, wenn du dich während dieses Wochenendes bis, ich glaube, bis nächsten Mittwoch spätestens anmeldest im Zusammenhang mit diesem Wochenende, dann wird dir die Anmeldegebühr erlassen, weil es gibt auch eine Anmeldegebühr für die Glory Life Schule und die wird dir dann erlassen. Das sind 40 Euro, glaube ich, für Einzelpersonen und 60 Euro für Ehepaare. Ja? Okay, ist da oben jemand? Weil ich hätte noch ein paar andere Sachen auch zum Ansagen, dass ihr da mal ein paar Folien reintut. Das wäre super. Genau. Also, aber das ist die Gelegenheit, einfach Glory Life Schule jetzt am Wochenende euch anzumelden. Ist eine super Chance, dann wird euch die Anmeldegebühr erlassen. Gut, dann, was haben wir noch? Hinweis, Ankündigung. Ja, genau, für die nächsten Wochen. Ich sage das heute auch schon mal morgen, sagen wir es auch nochmal, aber manche sind ja vielleicht morgen nicht da. Deswegen ganz kurz zur Info. Wir sind, ich hoffe, da haben wir auch eine Folie. Wir sind in 14 Tagen wieder in der Schweiz, ja, und zwar in Sursee. Ja. Sursee, da haben wir einen Samstag, und zwar von 10.30 Uhr bis 19 Uhr, also ähnlich wie heute. Und da wird es auch um die Ausgießung der Vaterliebe geben, aber nicht nur, sondern das wird ein Tag sein. Söhne der Herrlichkeit Teil 2, also Advanced. Wir hatten im Mai hatten wir in Hinwil Söhne der Herrlichkeit Teil 1 und das ist jetzt Söhne der Herrlichkeit Teil 2. Das heißt, es ist nicht die gleiche Lehre wie im Mai, sondern es sind neue Themen. Da geht es um so Dinge wie natürlich auch unser Stand als Kinder Gottes, aber auch um Räume der Herrlichkeit entdecken, Leben im Geist als Christ. Ah ja, genau, da haben wir es, super. Oberkirch? Heißt es Oberkirch? Ist es Oberkirch? Ah, okay, Sursee, Oberkirch, alles klar. Okay, genau, so Themen auch wie Zusammenarbeit mit Engeln haben wir da und natürlich auch die aktuelle Ausgießung der Vaterliebe Gottes ist natürlich auch Thema. Also, wenn du aus dem Gebiet der Schweiz kommst, aber du darfst natürlich auch von Deutschland dahin kommen, ist klar, egal wo du herkommst, aber wenn das für dich einfach eine Option ist, dann melde dich an, du musst dich für diesen Tag anmelden im Internet, kostet nichts, aber du musst dich anmelden im Vorfeld, weil wir haben natürlich da auch nur einen begrenzten Raum. Also, melde dich vorher an. Und dann kannst du da dabei sein. Das ist 10.30 Uhr bis 19 Uhr am 19. Oktober, glaube ich. Ja, genau. Und die Woche drauf für alle Österreicher, die Woche drauf sind wir in Österreich und zwar in St. Pölten. Auch da haben wir einen Tag, da haben wir Söhne der Herrlichkeit kommen, Teil 1, 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Und am Sonntag sind wir dann noch um 10 Uhr dort im Himmelswerk, dort in der Gemeinde in St. Pölten. Genau, also das ist da das Wochenende dann drauf. Und dann haben wir noch, auch noch kurz Vorschau, Paris, Gloire Réveille, Paris 2024, am 10. und 11. November. Also wenn du Franzosen kennst, das wird eine starke Sache, starke Konferenz auch zum Thema Herrlichkeit und Erweckung. Und unsere nächste große Konferenz wieder hier im Zentrum ist dann am 22. bis 24. November hier im Zentrum mit Katie Sousa und Steve Swanson aus Amerika. Die beiden hatten wir letztes Jahr auch schon da. Wer da war, der weiß, es wird auf jeden Fall stark und mächtig werden. Also da könnt ihr euch, glaube ich, ich weiß nicht, kann man sich dafür auch schon anmelden im Internet? Also vielleicht jetzt ab dem Wochenende, dann kann man, ja genau, bis zu dem Wochenende nicht, aber jetzt ab nächste Woche kann man sich dann anmelden. Genau, auch zu diesem Wochenende. Okay, gut, ich glaube jetzt habe ich alles. Achso, ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle Mitarbeiter, die jetzt hier diesen Tag auch schon mal möglich gemacht haben und die überhaupt dieses Wochenende möglich machen. Das ist einfach super. All die Ordner, all die Techniker, Medienleute, Beamerleute, all die wunderbaren Helfer auch im Kaffeedienst, im Essen und so weiter. Habt's Mittagessen geschmeckt? War's okay? Ja? Gut, super. Halleluja. Also, gebt ihnen nochmal allen einen kräftigen Applaus, allen, die wieder mitgedient haben. Und wenn du dir vorstellen kannst, vielleicht auch in Zukunft bei solchen Konferenzen, vielleicht speziell, vielleicht kommst du von weiter her und kannst normalerweise sonntags vielleicht nicht hier sein und hier mitdienen, aber du sagst, okay, bei so einer Konferenz bin ich bereit, mal mitzudienen, im Ordnerdienst zum Beispiel oder auch im Saalreinigungsdienst, ja, dann einfach komm auf uns zu, melde dich, wir können immer noch weitere Mitarbeiter gebrauchen. Insbesondere jetzt in dieser Ausgießung können wir ganz viele Ordner gebrauchen, weil wir so vielen Leuten die Hände auflegen und so viele Leute legen gleichzeitig die Hände auf. Also brauchen wir viele Ordner, die gucken, weil manchmal fallen Leute um, das kommt ab und zu vor. Und dann ist gut, wenn Ordner da sind. Also wenn du dir noch vorstellen kannst, da einzusteigen, der Wolfgang freut sich. Und genauso auch im Saalreinigungsdienst brauchen wir auch dringend wieder neue Mitarbeiter. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann melde dich bei der Drea. Genau. Okay, also sei ein Teilhaber, das ist eine gute Sache. Der Strom des Vaters befähigt dich ohne Stress, mit Freude und Hingabe einen wichtigen Dienst für Gott zu tun. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist wichtig. Ohne dich fehlt ein wichtiger Teil im Reich Gottes. Also nimm deinen Platz ein. In Jesu Namen. Amen. Jetzt segnen wir noch die Sammlung. Danke, Vater, für jeden, der gegeben hat, für jeden, der gesät hat, Herr, aus diesem Herzen der Liebe heraus. Oh, Vater, ich danke dir, Herr, dass du nicht möchtest, dass deine Kinder in irgendeiner Form irgendeinen Mangel haben, Herr, sondern dein Wort sagt, dass du uns in allem, alle Zeit, alle Genüge geben möchtest, Herr, sodass wir überreich sind zu jedem guten Werk. Vater, im Namen Jesus binde ich auch jeden Armutsgeist, Herr, sei es jetzt durch Familienvererbung, sei es selbst erlernt, jeden Geist, der falsch mit Finanzen umgeht, jeden Geist, der Armut anzieht, jeden Geist, einfach der Mangel bewirkt in Jesu Namen. Und ich setze deine Kinder frei, Vater, dass sie in Versorgung, dass sie in Fülle, dass sie im Segen als echte Söhne und Töchter gehen, Herr. Und alles, was dein ist, sagst du, das ist auch unser. Ja, so wie du zu dem Sohn gesagt hast, in dem Gleichnis, alles, was mein ist, ist dein. Danke dafür, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Oh ja, so viele Tücher. Also segnen wir auch die Tücher und Kleidungsstücke für alle, die nicht hier sein können. Wir segnen sie, dass die Kraft Gottes sich speichert in diesen Kleidungsstücken und Tüchern. Lilo, willst du mitsegnen, dass die Kraft Gottes da einfach dahin geht, wo einfach die Tücher hinkommen, dass die Kranken gesund werden, dass die Dämonen ausgetrieben werden, dass die Toten auferweckt werden. Amen. Amen. Halleluja. Das haben wir schon erlebt durch die Tücher. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Streckt eure Hände aus. Ja? Wir machen es zusammen. Weil es ist Apostelgeschichte 19,11. Okay? Sie nahmen die Tücher und Kleidungsstücke und sie legten sie auf die Kranken und die Kranken wurden gesund, Dämonen fuhren aus und das passiert. In Jesu Namen, Vater, wir setzen deine Kraft frei, Herr, wir setzen deine Wirksamkeit jetzt frei, Herr, so wie sie sich hier im Raum auch jetzt freisetzt, in Jesu Namen, hinein in diese Kleidungsstücke und Tücher, Herr. Und wo immer diese Kleidungsstücke und Tücher hingelegt werden, kommt Heilung, kommt Leben, kommt der Strom. Oioioi. Oh, wir setzen den Strom frei. Halleluja. Oh, alles wird gesund. Leben kommt. Halleluja. Fische kommen zum Leben. Menschen bekehren sich. Verlorene werden errettet. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Und wir danken dir, dass die Substanz deiner Herrlichkeit jetzt in die Substanz dieser Materialien kommt. Mhm. Wir preisen dich, Vater, ja, dass du jetzt dich selber hineinschenkst und dass es sein wird, wie als sie die Kleider zu dir gebracht haben, ja, oder dich berührt haben. Amen. Dann ist Heilung geschehen, Vater. Und wir nehmen das im Glauben und rufen das aus und, ja, segnen jedes Kleidungsstück in deinem Namen. Amen. Jesus. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Wow. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preis den Herrn. Okay, pass auf, ihr Ordner, ihr könnt das Pult nach oben tun, dann schaffen wir hier vorne Platz. Und ihr vom Lobpreisteam, ihr könnt schon beginnen zu spielen. Halleluja. Ich möchte noch ganz kurz was sagen, auch jetzt zum Dienst, den wir jetzt gleich tun werden. Zum einen, fühl dich völlig frei. Du musst nicht nach vorne kommen, aber du darfst. Und zum anderen, fühl dich auch völlig frei, so lang zu bleiben, wie du möchtest. Es ist ganz wichtig, dass du auch verstehst, die Ausgießung besteht nicht in der Handauflegung selber, sondern die Ausgießung besteht darin, dass Gott einen Raum eröffnet, wo du ihm begegnest. Die Ausgießung besteht darin, dass der Heilige Geist dann für dich überfluten kann mit diesem Lebenswasser und diese Quelle in dir zum Sprudeln bringen kann. Ja. Und es kann initiiert werden durch Handauflegung. Es kann aber bei dir auch schon passieren, bevor dir jemand die Hand auflegt. Und es passiert vor allen Dingen auch, nachdem dir die Hand aufgelegt wurde, auch weiter. Das heißt, bleib einfach in dieser Begegnung mit Gott. Renn nicht einfach schnell wieder weg oder so. Oder wenn du unter der Kraft Gottes fällst, dann nicht denken, oh, ich muss schnell wieder aufspringen, damit Platz ist für andere oder irgend sowas, sondern genieße es. Lass dich wirklich bewusst im Geist hineinfallen in das, was er tut. Ja? Sauge einfach diese Substanz auch ein Stück weit auf. Ja? Wir werden jetzt gleich dienen für Lilo, ich, Irina und so weiter, und auch von unserem Heilungsteam werden einige dienen, aber es werden nur die dienen, die ein Mitarbeiterschild haben. Lass dir nicht von anderen die Hände auflegen, das machen wir nicht, weil wir glauben, dass du nicht gesalbt bist oder so, sondern einfach, um einfach eine gewisse Ordnung da drin zu haben und auch einen gewissen Schutz da drin zu haben, weil wir kennen ja jetzt nicht jeden, der zu so einer Konferenz kommt, und deswegen machen wir es einfach bewusst so, dass wir diejenigen, die dienen, wirklich auf die beschränken, die autorisiert sind, die auch geschult sind, die gelehrt sind, auch wie sie dienen sollen, die einfach auch die Sensibilität da haben. Und so lasst euch einfach nur von Leuten dienen, die wirklich dieses Schild, dieses Mitarbeiterschild drauf haben. Okay? Und wie gesagt, nehmt euch Zeit. Wir werden einfach so lange dienen, bis jedem gedient ist, der das möchte. Ja? Das Wohnzimmer des Vaters ist geöffnet. Und wir schauen einfach, wie das so läuft. Wir lassen uns vom Fluss auch leiten. Auch das ist wichtig. Nur, dass du kein Missverständnis hast. Ich oder auch andere, die dienen, werden uns vom Fluss leiten lassen. Und es kann sein, dass ich hier jemand die Hand auflege und im nächsten Moment springe ich darüber, weil ich sehe, der Heilige Geist will da jemand berühren. Oder dann gehe ich da nach hinten zu dem und dann laufe ich vielleicht an dir vorbei. Dann denk nicht, ich lehne dich ab oder ich will dir nicht die Hände auflegen, weil du schmutzig bist oder sonst irgendwas. Sondern vertraue einfach dem Strom Gottes, dass er zu dir kommt, auf seine Art und Weise. Es sind ja auch verschiedene, die Hände auflegen. Sei da nicht fixiert auf irgendwas, sondern sei einfach geduldig und vor allen Dingen bete Gott an. Ja, das Ganze ist alles in einem Raum der Anbetung. Das heißt, das Erleben des Heiligen Geistes für dich beginnt nicht erst in dem Moment, wo dir jemand die Hand auflegt. Sondern es beginnt schon vorher. Ja? Du betest ihn an und Gott begegnet dir im Lobpreis. Gott begegnet dir persönlich. Der Strom Gottes fließt unabhängig davon, ob dir gerade die Hand aufgelegt wird oder ob dir nicht die Hand aufgelegt wird. Das spielt keine Rolle, sondern einfach vertrau da einfach dem Strom. Sei da einfach total relaxed und lass dir einfach so dienen, wie der Heilige Geist das möchte. Okay? Halleluja. Danke, Vater. Oh, wir danken dir, Vater, von ganzem Herzen her für die Atmosphäre der Liebe des Vaters. Und wir bekennen dir noch einmal, Herr, wir brauchen es. Wir brauchen deine Liebe, Vater. Wir brauchen deine Berührung, Herr. Jeder von uns, Herr. Egal wie unsere Umstände gerade aussehen mögen, Herr. Vielleicht sind unsere Umstände positiv. Aber Herr, wir brauchen trotzdem deinen Strom. Gerade dann, wenn wir denken, wir können es selber, dann brauchen wir dich am allerdringendsten. Gerade dann, wenn wir denken, oh, jetzt läuft es ja auch ganz gut, ohne dass wir irgendwie gerade viel jetzt uns um Gott kümmern, dann brauchen wir dich am allerdringendsten. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns befreist von jedem Geist der Selbstgefälligkeit, Herr. Ich bete, dass du uns freisetzt, Herr, von jedem weisen Geist, Herr. Ich bete, dass du uns reinigst, Herr, von jeder Lauheit. Und ich bete, dass wir wirklich dieses Bewusstsein bekommen, wie es das Volk Israel in der Wüste hatte, wo sie wussten, wenn das Manna fiel, jetzt müssen wir das Manna sammeln, weil morgen ist es verdorben. Jeder Tag sein eigenes Manna. Herr, heute hast du ein Manna für uns. Und wir brauchen das, Herr. Wir können es uns nicht leisten, zu sagen, nein, den Gang lasse ich jetzt mal vorbeigehen. Morgen wieder. Nein, morgen ist es verdorben. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns wirklich dieses Bewusstsein gibst, Herr. Und ich täglich diese Notwendigkeit zu sehen, dass wir aus deinem Strom leben. Und wo wir weggekommen sind von diesem Bewusstsein, wo wir vielleicht lau geworden sind, Herr, wo wir vom weisen Geist uns haben leiten lassen, anstatt von deinem Geist, Herr, da bitten wir dich um Vergebung, Herr. Und weißt du, das Erste, was immer passiert, wenn Gott seinen Geist ausgießt, das kannst du schon an Pfingsten sehen. Das Erste, was kam, war das Feuer. Die Erfüllung kam danach. Zuerst kam das Feuer, die Feuerzungen. Und dann wurden sie alle mit Heiligem Geist erfüllt. Weil das Feuer reinigt. Johannes der Täufer hat gesagt, nach mir kommt einer und er wird euch mit Feuer und im Heiligen Geist taufen. Zuerst kommt das Feuer, um uns zu reinigen. Und wenn du einfach in deinem Herzen spürst, da gibt es irgendetwas, wo du Gott gerade jetzt noch um Vergebung bitten solltest, wo du ihm nicht vertraut hast, das ist die Wurzel jedes weisen Geistes, wo du ihm nicht vertraut hast, wo du vielleicht selbstgefällig warst, lau, religiös, wo du nicht die Dringlichkeit einfach an dich rangelassen hast. Weißt du, tatsächlich ist es so, Gott lässt momentan zu, dass diese Welt so erschüttert wird, wie nie zu meinen Lebzeiten jedenfalls. Und trotzdem gibt es immer noch Leute, die denken, naja, so dringend brauche ich jetzt Gott trotzdem nicht. Bei mir passt immer noch alles. Aber weißt du, das sind Zeichen, die dir diese geistliche Realität deutlich machen wollen. Ich habe heute Morgen gesprochen von den 10 Jungfrauen. Weißt du, es ist eine Dringlichkeit, Öl in der Lampe zu haben. Es ist eine Dringlichkeit, voll mit Gott zu sein. Es ist keine Option, es ist nicht was für irgendwelche super beschleunigten Spezialchristen, für Hypercharismatiker oder sonst irgendwas, sondern wir brauchen alle frisches Öl in der Lampe. Und wenn du einfach spürst, ja, ich möchte einfach Gott da um Vergebung bitten oder für irgendeine Sache in meinem Leben, ich möchte mich einfach da ihm ausliefern, ich möchte ihn einfach bitten, dass sein Blut mich jetzt reinigt, ich möchte einfach sein Feuer empfangen, das mich reinigt, dann als allererstes, bevor wir irgendwas anderes tun, dann darfst du einfach gerade jetzt nach vorne kommen, hier an den Altar und darfst entweder hinknien auf den Boden oder stehen oder wie auch immer und einfach Gott einfach dein Herz ausschütten und dich einfach von ihm berühren lassen, weil er möchte dich verwandeln. Weißt du, er möchte nicht nur einen oberflächlichen Touch in dein Leben bringen, sondern er möchte dich verwandeln. Wenn du einfach spürst, ja, Gott ruft dich, kommt einfach ruhig gerne nach vorne einfach und schüttet einfach euer Herz vor ihm auf, einfach als ein Zeichen. Du kommst nach vorne als ein Zeichen. Durch dieses Zeichen sagst du einfach Gott, Herr, ich brauche dich. Herr, ich will dich. Ich brauche deine Liebe in meinem Leben. Oh. Oh, Vater. Oh, Vater, wir brauchen dich. Oh, wir brauchen dich so dringend, Herr. Aber wir danken dir, Herr, dass du schon auf uns gewartet hast, Herr. Wir kommen nicht zu einem Gott, der uns richtet, sondern wir kommen zu einem Gott, der uns rettet. Wir kommen zu einem Gott, der uns so, so, so sehr liebt, wie wir sind und gleichzeitig zu sehr liebt, als dass er uns so lässt, wie wir sind, uns verwandelt, mit anderen Worten, in sein Bild. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du dieses Werk tust. Ich danke dir, Herr, dass du fällst mit deinem Feuer heute Abend hier. Oh, komm mit deinem Feuer der Reinigung, Heiliger Geist, Herr. Oh, wir bitten dich um Vergebung, wo wir dir nicht vertraut haben. Schütt ihm einfach dein Herz aus. Sag ihm das einfach. Sag es ihm mit deinen Worten. Herr, es tut mir leid, wo ich dir nicht vertraut habe. Es tut mir leid, wo ich nach mir selber geschaut habe, wo ich mich um mich selber gekümmert habe, wo ich für mich gekämpft habe, wo ich versucht habe, mich in meiner Kraft durchzusetzen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich andere verletzt habe, auch durch meinen weisen Geist. Es tut mir leid. Du übernimmst Verantwortung vor Gott. Und Gott übernimmt die Verantwortung, dir zu vergeben und dich zu reinigen. Du übernimmst Verantwortung für deine Sünde und Gott übernimmt die Verantwortung, dich zu reinigen. Halleluja. Also sag es ihm ganz offen, beschönige es nicht, verdrehe es nicht, sondern sag es ihm einfach als das, was es ist. Sünde, Herr, es tut mir leid, vergib mir, ich brauche dein Blut gerade jetzt. Reinige mich durch dein Blut. Reinige mich durch dein Blut. Oh, Jesus, danke für die Kraft deines Blutes. Oh, danke für die Kraft deines Blutes. Danke für die Kraft deines Blutes. Oh, sieh einfach Jesus, wie er für dich geblutet hat. Schau auf Jesus am Kreuz. Da ist deine Sünde gegangen. Da hat er deine Sünde auf sich genommen. Sieh Jesus am Kreuz. Sieh Jesus, wie er für dich geblutet hat. Oh, danke Jesus. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Oh, schütt in dein Herz aus, schütt in deinem Herz aus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Dann nimm im Glauben sein Blut in Anspruch. Sag danke, Jesus, für dein Blut. Und danke, dass dein Blut mir nicht nur vergibt, sondern dass es mich auch reinigt. Ich nehme jetzt im Glauben diese Veränderung in Anspruch. Ich nehme jetzt im Glauben diese Herzensverwandlung in Anspruch. Danke, Jesus, für das Feuer deines Heiligen Geistes, das mich reinigt. Wir sagen, Feuer Gottes, tu dein Werk. Tu dein Werk der Reinigung. Und dann sieh die Sünde ein letztes Mal am Kreuz und sieh, wie sie sich auflöst in der Kraft der Auferstehung. Er nahm sie fort. Das Wort Gottes sagt, er hat sie geworfen in die tiefsten Tiefen des äußersten Meeres. Da, wo sie nicht mehr zu finden ist, da, wo sie nicht mehr zu sehen ist, da, wo es nicht mal mehr eine Erinnerung daran gibt. Nimm das im Glauben gerade jetzt. Nimm das im Glauben gerade jetzt. Gerade jetzt. Oh, da ist Verwandlung. Da ist Verwandlung durch sein Blut. Gerade jetzt. Nimm das im Glauben in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und Heiliger Geist, jetzt bitten wir dich, Herr, dass du kommst. Und dass du uns taufst. Dass du uns taufst in dieser Substanz des neuen Lebens. Oh, dass du uns taufst in dieser Liebe des Vaters. Wie Jesus gesagt hat, die Taufe im Heiligen Geist ist die Verheißung des Vaters. Taufe uns, Herr, in diese Liebe des Vaters hinein heute Abend hier. Taufe jeden Einzelnen, gerade jetzt, Herr. Taufe jeden Einzelnen hinein in diese Liebe des Vaters. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Oh, gerade jetzt. Gerade jetzt. Oh, gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Auch du über Livestream, du bist mit dabei. Er will dich taufen, gerade jetzt. Mit der Liebe des Vaters. Oh, er hüllt dich ein. Oh, er nimmt dich ein. Er nimmt dich ein. Er nimmt dich ein. Er nimmt dich ein. Oh, er nimmt dich ein. Oh, er nimmt dich ein. Oh, er nimmt dich ganz ein. Er nimmt dich ganz ein. Mit der Liebe des Vaters. Und er spricht zu dir ganz persönlich, meine Tochter, meine Tochter. Hör, was er dir zu sagen hat. Hinein, tauch ihn ein in diesen Strom, Herr, jetzt. In diesen Strom der Liebe des Vaters, Herr. Tauch hinein in Jesu Namen. Tauch hinein, Vater. Oh, übernimm völlig die Kontrolle. Völlig. Nichts mehr vom Selbst, alles von dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Danke, Vater, dass du ihn einhüllst in dem Strom, dass du ihn taufst in dem Strom. Danke, Heiliger Geist, für dein Wehen hier im Raum, Herr. Danke, dass du jedem Einzelnen hier gerade jetzt dienst, Herr, dass du kommst auf jeden Einzelnen. Vom Strom. Oh, oh, tu dein Werk, Heiliger Geist, tu dein Werk, Heiliger Geist, tu dein Werk, Heiliger Geist, tu dein Werk, Heiliger Geist. Oh, tu dein Werk, Heiliger Geist, tu dein Werk, Heiliger Geist, tu dein Werk, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Beginnt einfach ihn anzubeten. Halleluja. Beginnt einfach ihn anzubeten. Der Strom Gottes fließt. Beginnt einfach ihn anzubeten. Und wenn dir gedient wird, wenn jemand dir die Hand auflegt, dann darfst du einfach kurz aufhören mit anbeten und einfach nur empfangen. Einfach nur empfangen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für den Strom. Ich tauche immer tiefer hinein in deinen Strom. Völlig vereint mit dir, Vater und dem Sohn. Ich tauche immer tiefer hinein in deinen Strom. Völlig vereint. Erfüllt dich mit seiner Liebe. Oh, er übernimmt die Kontrolle. Oh, oh, tröste, tröste mein Volk, spricht der Herr. Oh, empfang den Trost des Heiligen Geistes in all die Bereiche deiner Seele hinein. All die Bereiche der Vergangenheit. Thank you. Ich sehe dich wirklich wie im Planschbecken des Vaters. Ich sehe dich wirklich mit ihm planschen. Da ist Freude in ihm. Da ist Freude. Oh, das ist wie ein Kind, sehe ich planschen. Halleluja. Oh. Oh. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater, für dein Werk. Ja. Immer tiefer. Immer tiefer. Hinein in deinen Strom. Jetzt brauchst du nicht anbeten. Jetzt einfach empfangen. Jetzt nicht anbeten. Halleluja, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, oh, immer tiefer, Jesus, Jesus. Ich sehe, wie Gott einfach das Feuer der Kühnheit ganz neu in dir anfängt. Du wirst Kühnheit haben, den Strom fließen zu lassen, zu handeln. Du wirst Kühnheit haben, Zeugnis zu geben. Du wirst Kühnheit haben, für die Kranken zu beten. Und es wird kein Krampf sein, sondern es wird eine Leichtigkeit sein, es wird eine Freude sein. Und du wirst Resultate sehen, in Jesu Namen, übernatürlich. Und du wirst wirklich auch in deinem Umfeld, ich sehe das so mehr und mehr bekannt werden, wirklich so als die Wunderwirkerin. Halleluja. In Jesu Namen. Empfangen. Oh, Jesus. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Hüll hinein. Hüll hinein im Strom. Oh, hüll hinein, Vater. Hüll hinein, Vater. Oh, hüll hinein, Vater. Nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern durch deinen Geist. Oh, wir preisen dich, Herr. Denn der Strom fließt, wo er will. Halleluja. Oh, er übernimmt die Kontrolle. Danke, Vater. Danke, Herr, für diesen kostbaren Sohn. Dein Mitarbeiter, Herr. Mitarbeiter im Reich Gottes, Herr. Danke, Vater. Und ich danke dir, Herr, dass es seine Zeltpflöcke noch weiter stecken müsste, Herr. Danke dir, Vater, Herr, dass du den Raum seines Zeltes noch weiter machen wirst, Herr. Ja, so weit, wie er momentan sehen kann, aber auch noch darüber hinaus, dahin, erzählen kann, Herr. Danke, Herr. Deine Liebe hat seine Füße auf weiten Raum gestellt, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, dass nichts diesen Strom widerstehen kann, der in seinem Innersten fließt, Herr. In Jesu Namen. Und er wird das Land einnehmen, das du ihm gegeben hast. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, oh, danke, Vater. Danke, oh, danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Oh, danke, Vater, danke, Vater. Nimm sie ganz fest in deine Arme, gerade jetzt, Vater. Ja. Nimm sie in diesen Raum, Herr. Ja. Nimm sie in diesen Raum, Herr. Ja. In diesen Raum, Herr, ja, wo nur du uns siehst. Jenseits all dessen, was im Natürlichen ist. Jenseits von all dem, was im Sichtbaren ist. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh ja, danke, Herr. Danke, Herr, dass der Strom fließt an den tiefen Punkt, Herr. Da fließt er. Da fließt er, fließt und fließt er. Halleluja, Halleluja. Oh, danke, Vater, dass du uns lehrst, uns alle lehrst, wirklich an diesem tiefen Punkt zu bleiben, wo der Strom hinfließen kann. Seine Sache im Geist. Es ist so wichtig, dass du verstehst, du brauchst nicht schwierige Umstände zu haben, um an einem tiefen Punkt zu sein, wo der Strom hinfließen kann. Denk es nicht. Sondern die Zerbrochenheit des Herzens ist ein geistliches Geschenk. Manchmal benutzt Gott Dinge im Sichtbaren, um uns überhaupt erstmal diesen Punkt irgendwie zu zeigen. Aber im Endeffekt ist es ein Punkt im Geist, wo er uns immer wieder hin zurücknehmen will. Weil da fließt der Strom. Da fließt der Strom. Oh, da fließt der Strom, da fließt der Strom, da fließt der Strom, da fließt der Strom. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, da fließt der Strom. Oh, da fließt der Strom. Oh, wir danken dir, Herr. Halleluja. Halleluja, da fließt der Strom. Oh. Oh. Das ist Heilung in deiner Hand. Heilung in deiner Hand für Kranke. Heilung, Heilung, fließt, Halleluja. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Name. Lass uns ihn weiter anbeten. Lasst uns einfach in dieser Haltung der Anbetung bleiben. Lass uns ihn anbeten. Vater, in Jesus, wow, füll ihn mit frischem Lebenswasser, füll ihn mit frischer Klarheit, füll ihn, Heiliger Geist. Oh, da ist Bestätigung, Bestätigung. Bestätigung. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Heilung fließt. Heilung fließt. Heilung fließt. Heilung fließt. Heilung fließt. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Oh, mehr, Heiliger Geist. Mehr, mehr, mehr aus dem Strom. Oh, lass sie trinken. Lass sie trinken. Oh, lass sie trinken von diesem Strom. Dass dieser Strom in ihr eine Quelle wird des Wassers, das ins ewige Leben quillt. Jetzt in Jesu Namen, danke Vater. Danke Vater, danke Vater. Danke Vater, danke Vater. Oh, danke Vater, danke Vater. Lass es fließen, lass es fließen, lass es fließen. Oh, lass es fließen. Lass es fließen, Vater. Oh. Ja, übernimm du die Kontrolle. Heiliger Geist, übernimm du die Kontrolle. Deine Zärtlichkeit. Ja. Ja, lass uns ihn anbeten. Oh ja, Vater, ja, Vater. Tu dein Werk noch tiefer, Vater, mit deiner Liebe. Tu dein Werk noch tiefer. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk. Lass ihn erfassen, jeder Faser seines Seins. Jeder Faser von deinem Leben. Danke, Vater. Danke, Vater. Nimmst du ein Stück weiter Land ein. Und das sind Dinge einfach. Ja, Felder sind wie Aufgabenfelder, Gabenfelder, wo Gott dich einnehmen lässt, einfach in diesem Strom. Mit jedem Sprung, einfach den du tust, mit ihm nimmst du mehr ein. Halleluja. Danke, Vater. Wie wenn Gott dir wie so ein Einberufungsbescheid gibt. So, hey, Steve, ich will dich in meiner Armee. Das ist vielleicht im Sichtbaren noch nicht 18, aber bei Gott, Gott sieht dich bereit. Gott sieht dich bereit für seine Armee. Und er ruft ihn und sagt, Steve, nimm deinen Platz ein. Jetzt ist deine Zeit. Jetzt ist deine Zeit. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft auf ihn, komm mit deiner Bevollmächtigung auf ihn. Der Geist des Herrn ist auf dir, weil er dich gesalbt hat. Oh, er ist auf dir, weil er dich gesalbt hat, weil er dich bevollmächtigt hat, die Welt zu verändern. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk. Ganz tief, Herr. Oh. der Vater dich wirklich einhüllt mit einer Decke. Sehe dich so im Sitzen, wie er dich wirklich so einpackt in die Decke seiner Liebe. Einfach so, einfach eingepackt in seiner Liebe. Oh ja, Papa, lass es erleben. Lass ihn eingepackt sein in deiner Liebe. Deine Liebe. Knien in Anbetung, sie singen alle. Und ich sehe immer so Bild, wie Jesus vor dir steht und wird dir so eine wunderschöne Blume entgegenstellt und sagt, die ist für dich. Dass er staunen wird, Herr. Welches Salbung nicht nur inne ist, sondern welches Salbung im Augen ist. Welches Staunen, welche Kraft ausgeht von ihm. Wenn er in deinem Namen spricht. Oh. Danke, Vater. Wie du gesagt hast in Lukas 10, 19, sie kam euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Danke, Vater. Vater, für deinen Namen. Hinein, auch in jede Zelle deines Körpers, in dem Namen Jesus, hundertprozentige göttliche Ordnung, jetzt in Jesu Namen. Vater. Danke, Vater. Da fließt da Heilung in dem Strom auch für Körper. Halleluja. Wenn du Heilung brauchst für deinen Körper, dann trink einfach mal gerade ganz bewusst von diesem Strom mit Heilung. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass da Heilung ist im Strom auch für Körperzellen, Herr, dass Körperzellen in göttliche Ordnung kommen, Herr. Und danke, Vater, dass Blutzellen in göttliche Ordnung kommen, Herr. Anämie geheilt ist in Jesu Namen. Danke, Vater, dass Organe in die richtige Funktionsweise kommen, Herr. Danke, Vater, dass Körperteile regeneriert werden, Herr. Knochen, Wirbel, Sehnen, Bänder, Bandscheiben regeneriert werden. Überall, wohin der Strom kommt, kommt Gesundheit hin. Alles wird gesund. In Jesu Namen, Schleimhäute werden gesund. Makula wird gesund. Ohren werden gesund. Oh ja. Oh, danke, Jesus. Rücken werden gesund. Danke, Vater. Tinnitus verschwindet jetzt. Dieses Geräusch verschwindet jetzt. In Jesu Namen. Danke, dass du gerade jetzt durchspülst, Herr. Dass alles, was nicht hineingehört, jetzt rausgespült wird. Macht der Krankheit jetzt über dir in dem Namen Jesus zerbrochen. Weicht jetzt in dem Namen Jesus. Lässt dich los. Ein für alle Mal in Jesu Namen. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Da ist es. Oh, da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Oh, ja, da ist es. Oh, da ist es. Oh, danke. Wer von euch hat noch nicht Dienst empfangen? Wem von euch wurden noch nicht die Hände aufgelegt? Wer hat noch nicht Dienst empfangen? Halleluja, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk, Herr. Oh, danke, Vater. Oh. Danke, dass du sie erfasst mit diesem Strom. Bist der Schöpfer danke, Vater. Von allem. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, mehr, Herr. Mehr, Heiliger Geist. Oh, mehr. Übernimm ihn. Sehr wie eine Feuerzunge auf dir. Oh, Feuer. Feuer. Oh, Jesus. Oh, Feuer, Jesus. Feuer. Feuer. Oh, Jesus. Jesus. Oh, danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Kammer der Begegnung mit dir, Herr. Nicht nur ein Hören im Geist, sondern Gemeinschaft, Gemeinschaft, Gemeinschaft mit dir. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Fang einfach. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, komm mal daneben. Halleluja. Mit diesem lass in ihr diesen Strom eine Quelle werden. Eine Quelle, die ins ewige Leben fließt. Eine Quelle, die sie durchdringt und durchdringt, durchspült und verwandelt. Und danke, Herr, dass du sie verwandelst in diesen Strom. Und danke, Vater, dass alles, was da nicht hineingehört in ihre Seele, dass es sie verlassen. Thank you. mehr von dir. Danke für mehr von dir. Danke für mehr von dir. Des Stromes, in die Mitte des Stromes. Sehe dich als jemand, der in der Mitte des Stromes ist. In der Mitte des Stromes. Danke, Vater. In der Mitte des Stromes. Danke, Vater. Danke, Papa, Sohn, Zeit. Hier ist ein Knie geheilt worden gerade. Was war da vorher? Ja, der Fahrradunfall. War das ein Fahrradunfall? Ja, und der Wind, wow. War total in Anspannung, und jetzt? Und jetzt kann ich mich kaputt. Wow. Pass mal auf, schaut mal her, was hier passiert ist. Sie hatte einen Fahrradunfall gehabt und das Knie war verdreht. Pass mal auf, muss ich noch mal sagen, für die anderen, kann ich schon das Mikrofon haben? Bleib weiter in der Haltung, deine Betung dient auch weiter. Aber ich sage es einmal für die, die zwischendurch einfach zuhören. Ja, was war genau gewesen? Also ich hatte einen Fahrradunfall und dabei ist das Knie verdreht worden sozusagen. Und die ganzen Sehnen und Bänder haben immer zu total wehgetan. So bei solchen Drehbewegungen wie jetzt. Oder auch beim Knien war mir gar nicht möglich zu knien. Und das ist jetzt alles okay geworden. Und jetzt hat sich das Knie wieder in die richtige Position gedreht? Naja, so nicht, aber es ist schmerzfrei. Es ist schmerzfrei. Also ich kann so komisch drehen wie jetzt. Okay, das heißt, du kannst alle Bewegungen wieder machen? Ja, so. Wow. War das Knie denn in der falschen Stellung gewesen? Nee, das ist so eine Das war gar nicht in der falschen Stellung gewesen, okay. Anspannung aber du konntest es nicht bewegen, okay. Und du konntest nicht auf die Knie gehen. Geh mal auf die Knie. Naja. Hä? Nicht schmerzfrei auf die Knie gehen. Aber jetzt kannst du. Jetzt bin ich schmerzfrei auf die Knie. Halleluja, danke Jesus, Amen, danke Jesus. Wann war der Fahrradunfall, wie lange war das her? Im April. Im April, Halleluja. Preist den Herrn, danke Jesus, das sind Wunder im Strom. Oh, lass uns ihn anbeten, Halleluja. Nicht gedient. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Werk. Oh, danke für dein Wunderwerk, Herr. Dein Wunderwerk, Herr. Dein Wunderwerk, Herr. Oh, weißt du, er ist der Planer des Wunders, sagt das Wort Gottes. Und da sind einige Wunder in Planung in deinem Leben. Und diese Wunder empfängst du jetzt einfach. Er weiß es, wie es geht. Das sind Wunder in Planung. Empfang aus dem Strom. Empfang Wunder. Empfang Wunderkraft Gottes. In Jesu Namen. Danke. Danke, Vater. Yeah.